Schön auf Hörbar. Schön auf Hörbar. Das ist auch so diese Hausfrauenstimme zu sagen. Schön auf Hörbar. Schön auf Hörbar. Ja, ich guck mir das ein bisschen hopper.